Trotz seiner Borniertheit kommt es mir vor, als verheimlichte er mir was. Was aber konnte das sein? Ich kann mir nichts anderes denken als ein Verbrechen. Ich krieg ja nicht ganz Haut. Er ist unruhig, meidet den Umgang, flieht die Bekanntschaften. Das haben viele Verbrecher. Und im Schlaf. Oh. Schnarcht er vielleicht? Nicht immer. Ah? Er spricht häufig im Schlaf. Nicht deutlich gerade. Ah, nur so. Ja, das heißt für gewöhnlich, dass ich seine Hitze nicht zum Aushalten. Es kann aber auch heißen, wenn es entdeckt wird, bin ich verloren. Ja. Es hat mir beinahe so geklungen. Baby, wenn er am Ende einen Mord... Nein, gewiss nicht. Ja, es müsste höchstens ein sehr alter Mord sein. Denn von den Neuen ist überall der Täter bekannt. Sei es, was immer. Ja. Du, meine erprobte Vertraute, musst mir behilflich sein, dieses Geheimnis zu erforschen. Oh, spionieren, das ist mein Fach. Ja, also, na komm, hilf mir bei der Toilette. Ich hab dir auch noch andere Dinge zu vertrauen. Die Rasse guter Menschen ist noch lang nicht ausgestorben, doch werden's durch böse Leute oft verleiht und verdurm. Man hat Geld, fängt ein Geschäft an, da besucht einem ein Mann, trag mit redlichem Sinn, Kompanie schafft am an. Er sagt, er hat Vermögen, versteht alles aus dem Grund. Man schließt ab, jetzt kommt's Geschäft durch ihn ganz auf den Hund. Manchen Missgriff zwar könnte er noch gut machen wohl, doch da raten ihm die Freund, dass er in die Schweiz flüchten soll. Er nimmt den Rest aus der Kasse und tags drauf ist er weit. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Kennen, die der Himmel schön schuf. Sie ist grad kein Muster, aber besser als ihr Ruf. Man denkt sich, wenn ich nur ihre Liebe erst hab, dann gewöhn ich für immer ihr den Flattersinn ab. Doch da kommen zwei, wie's schon fast völlig war, brav, tun sich ausgeben bei ihr für Baron und für Graf. Und richtig die Gebesserte lasst sich betören, verlasst den Getreuen und nimmt an von die Herren. Ohne Zweifel hat's den Schritt 100-mal schon bereit. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Den Nigatiner. Was steht zu Diensten? Ich. Sie haben alles, was Ihr Herz begehrt, nur keinen Hausknecht. Kurioses Subjekt. Hat man ihm vom Dienstboten Noir zu mir geschickt? Das Hausnummer ist richtig, zweiter Stock, Namen steht keiner da. Ganz recht, ich bin schon. Hat er seine Zeug... Himmel. Kruzi. Kruzi. Na, was haben Ihnen die Türken getan, dass Sie es nicht loslassen? Das ist ja... Ah, das ist ja der Johann, mein ehemaliger Hausknecht. Der Muffel, mein ehemaliger Prinzipal. Ist der oben auf? Hat der auch gewirtschaftet. Johann! Mich treffe der Schlag. Deichselsbursch, kennst mich nicht mehr. Sie scheinen in einem Irrtum befangen. Ich bin nicht derjenige, den Sie zu meinen scheinen. Stöte nicht, sonst hüfe da aus dem Traum. Mein Herr, ich bitte Sie, sich zu entfernen. Ich werde doch meinen ehemaligen Hausknecht kennen. Keine Dummheiten, Johann, sonst... Ja, ich bin's. Aber um alles in der Welt, dass kein Mensch... Also wirklich, reich geworden ist der Kerl. Das ist stark. Und ich bettel Tutti. Da heißt's auch, je größer... Gottes Willen, bitte seien's doch still! Wenn's meine Frau wäre, die wäre des Todes. Eine Frau hast du? Und fürchst dich vor ihr? Hm. Das söhnt mich wieder ein bisschen aus, mein Schicksal. Hast halt auch dich gefreut. Sie sind abermals in einem Irrtum befangen. Es ist noch eine junge, schöne Frau. Und du bist ihr Mann. Armer Teufel. Jetzt kriege ich schon ein Mitleiden mit dir. Eine Frau aus einem sehr guten Haus, eine Professorstochter. Mhm. Sie kennt mein Vorleben nicht. Ich habe mich als Sohn eines Realitätenbesitzers ausgegeben, weil sonst besitzt er das gar nicht. Also Realitäten hast du vorspiegeln müssen, um etwas Unreelles zu kriegen. Ah, es gibt schlechte Leute, besonders unter die Weibsleute. Erlauben Sie, Sie beleidigen meine Frau. Du bist der nämliche dumme Kerl, der du warst. Sie reden überhaupt in einem Ton. Das Unglück hat mich so verstimmt, dass ich immer die Wahrheit sag. Schmeichelei hast du von mir nicht zu befürchten. Sie sind also wirklich bis zum Hausknecht herabgesunken. Das hat von nun an nichts mehr Drückendes, weil ich jetzt dein Hausknecht werd. Sie mein Hausknecht? Nur du wirst doch deinen ehemaligen Prinzipal nicht vazierend lassen. Sie mein... Nein, nein, das geht nicht. Warum nicht? Alles geht. Aber ich könnte doch nie so gehörig grob sein mit Ihnen. Ich habe dir die Höflichkeit nicht verboten. Der alte Respekt ließe das doch nicht zu, dass ich mir von Ihnen die Stiefel putzen ließ. Ich bin nicht eifersüchtig auf diese Dienstleistung. Kannst das putzen lassen, von wem du willst. Dann kann ich auch keinen Menschen ins Haus nehmen, der sich bereits mehrmal an mir vergriffen hat. Ja, richtig. Ich hab dich öfters durchgehabt. Aber ich bin nicht unversöhnlich und hab das längst vergessen. Ich aber nicht. Mit einem Wort, es geht durchaus nicht. Du elender Parvenu. Deinen Brotherrn von Emois willst du brotlos hinausstoßen? Ah, was es für schlechte Leute gibt. Besonders unter der gewesene Hausknecht. Undankbarer Glückspilz, hast du vergessen, dass ich dir immer ein gnädiger Prinzipal gewesen bin? Dass ich dir immer durch die Finger geschaut hab, wenn du lange Finger hast gemacht? Keine Verleumdungen. Du hast nie etwas Anständiges gestohlen. Du warst nie kriminalfähig. Aber alle Augenblick hast vergessen, einen guten Zettel zurückzubringen. Dann hast wieder ein paar Sechseln verloren, dann haben sie nicht richtig gewechselt oder du hast das kleine Geld verstreut mit einem Wort. Du warst ein sanfter Dieb, aber mit der Zeit macht das auch was aus. Augenblicklich hinaus. Gut, ich gehe. Aber ich erzähle der Residenz eine Geschichte. Wie man Holzhandler wird. Heut, bleibst da. Warum? Die Öffentlichkeit soll erfahren, dass du mir 3 Jahre, wenn auch nicht treu und redlich, aber doch gedient hast. Dass du dann beim Bankier Reichenbach schreibst du vom Kasse. Sie werden mir doch das nicht antun. Wenn meine Frau, es wäre ja schrecklich, wenn sie, die aus einem so entsetzlich vornehmen Haus ist. Herr Muffel. Sie sollen bei mir als Hausknecht angestellt werden, wenn Sie es durchaus wünschen. Aber, gell, Sie schwören mir, dass Sie nicht eine Silbe. Du bist der Esel. Hören Sie. Brauch du nur, immer meine Zufriedenheit zu erwerben und du hast nichts zu befürchten, denn nur im Zorn und wenn ich dem Trübsinn verfall. Da plausche ich alles aus. Das ist ein Teufelskerl. Und was ist denn mit dem Lohn? Wie viel kriege ich denn jetzt? Puh, ein Hausknecht hat bei mir 8 Gulden monatlich. Was? Na ja, und die Kost. Schmutzian. Bei mir hast du 10 Gulden gekriegt. Hast du das vergessen? Bin ich etwa weniger wert als du, du Lump? Also das verbiete ich mir. Sie entwickeln eine Grobheit. Das heißt erst entwickeln. Meine Grobheit datiert schon von lang her. Ich habe ein historisches Recht, mit dir grob zu sein. Ja, aber Sie müssen doch einsehen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse... Der Historische hat nie ein Einsehen. Übrigens, 10 Gulden Monatslohn und 1 Gulden Stocks Kostgeld. Wir sind in der Ordnung. Ja, wozu Kostgeld? Meine Leute haben alle im Haus. Ja, das geht bei mir nicht. Ich müsste eine Auftragung sehen und will nicht wissen, wie du dich anfrisst, während ich bloß Suppen, Rindfleisch, Vorspeis, Zuspeis, Müllspeis, Nachspeis. Na, das erregt in mir Empfindungen, vor deren Folgen ich dich bewahren will. An Gulden kannst du mir gleich drangeben. An Gulden? Ja, ich hab da nur lauter Zehner-Banknoten. Na, so gib halt eine her. Kannst mir sie aufnotieren, ne? Naja, es ist ja wahr. So, aber halt. Ich könnte da noch allerhand... Was soll ich sagen? Gib mir noch einen Zehner her. Sie nehmen sich da eigenmächtig? Ach, glaubst du, dass ich mir zwei nehme? Misstrauischer. Da hast du ihn wieder, den zweiten Zehner. Heb mir ihn auf. Musst mir ja doch geben, was ich will. Sonst schaut es schlecht aus mit meiner Verschwiegenheit. Das darfst du nie vergessen. Der ist mein Tod, dieser Schuft. Lieber Herr Muffel, gänz, sagst du nicht immer du zu mir. Das ist ja nur unter vier Augen, du Depp. Hm. Aber du hast ausgehen wollen. Was stehst denn so lange herum? Ich wollte Ihnen ja nur sagen, wenn Sie zufällig mit meiner Frau zusammenkommen, bitte reden Sie nur unendlich artig und devot mit ihr. Denn Ihre Nerven gehören der feinen Welt an. Sie machen sich keinen Begriff, was denn die guten Häuser für Nerven haben. Ist schon recht. Schau, dass du weiterkommst. Ja. Das ist ein grässlicher Kerl. Gerade so war auch ich ein Opfer der Freundschaft und Liebe. Mein großartiges Materialgeschäft konnte in dieser materiellen Zeit von einem allein gar nicht heruntergebracht werden. Ich habe mir einen Kompagnon genommen und das Bankrottgehen war dadurch ermöglicht. Nach Krieder Gebrauch habe ich mir wohl einen Notgroschen von 10.000 Gulden gerettet, aber es hat mich doch so angegriffen, dass ich eine Badkur habe gebrauchen müssen. Natürlich keins von den ersten renommierten Bädern. Ja, das wäre aufgefallen bei einem eben erst Vergleichsverfahren wordenen. Sondern ich bin in ein kleines Bad, in ein neu entdecktes. Das heißt, sie haben erst einen Doktor entdeckt, der ihnen durch chemische Analyse hat entdecken müssen, dass der Kubikmeter von ihrem Wasser 3,5 Gramm Jod Kali, ein 29. Hektoliter kohlensäures Natron und 4,38 Milligramm Schwefelsublimat enthält, folglich allen übrigen Bädern vorzuziehen ist, bei welchen durch mineralischen Hydropepsin das Kalzinierungsferment mehr oder minder neutralisiert und dadurch offenbar die Heilkraft um 7,3/16% bei Unterleibskrankheiten sogar um 9, 11, 18% vermindert wird. Also da bin ich hin und war wirklich überrascht. Es war zwar alles schlecht, aber teuer wie in den berühmtesten Badeorten. Auch für Unterhaltung war gesorgt, das Theater war klein, die Künstler gar nicht, das heißt, es waren keine eigentlichen Künstler, nur so Spieler, dass der Abend auf dramatisch hin wird und dass man etwas deprimiert und mit geringeren Anforderungen ins Gasthaus kommt. Da stoßt auf einmal eine verspätete Stern in erster Größe zur Trupp als Glanzpunkt die Schau um und auf der ambulanten Enterprise. Gleich nach ihrer ersten Vorstellung habe ich mir kühn den Weg zu ihr gebahnt. Es war nicht leicht, schon wegen ihrem Künstlerstolz. Sie hat sich noch viel mehr eingebüdet, als wirklich dran war. Wie schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist das anders. Ihre zweite Rolle war die Pompadour. Das Stück wird überall gespielt, also haben schon viele gepompadourt, aber sowas, mit einem Wort, ich bin ihr den anderen Tag mit dem Ausruf Pompadour zu Füßen gestürzt. Sie hat mir früher schon Avancen gemacht, denn kokett war sie, wie es schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist das anders. Wir waren Verliebte, nach mehreren Tagen Verlobte, aber ohne Erfolg. Denn es sind bald darauf sehr reiche Ausländer ins Boot kommen. Ich glaube, Russen und Engländer. Jeder ein gelernter Krösus. Und da ist sie mir, wie schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist das anders, da ist sie mir untreu geworden. Ich bin dann mit meinen Vermögensresten ein Weinreisender geworden. Das heißt, ich bin unstet herumgereist und habe in der Desperation nichts als Wein getrunken. Schuldenarrest. Unterstandslosigkeit, gänzliches Verkommen. Das war die reizende Stufenleiter nach unten. Oh, es ist ein bitteres Gefühl, wenn man oft so hungrig ist, dass man vor Durst nicht weiß, wo man die Nacht schlafen soll. Ich habe das durchgemacht. Da ist mir die Idee gekommen, Hausknecht zu werden. So war ich Sklav nacheinander bei zwei Herren. Das hier ist der dritte Versuch, den ich mache. Es kommt wer? Aha. Mein künftiger Prinzipal. Plebejer. So reich, so dumm und doch so verheiratet. Der hätte ein dekutantes Glück gehabt. Aber die Heirat ist das Sardindel auf die Geigen, von denen sein Himmel vollhängt. Wäre er nicht so reich, hätte sie ihn nicht geheiratet. Wäre er nicht so dumm, hätte er sie nicht geheiratet. So aber war beides der Fall. Er hat Reichtum und Dummheit gesät, hat also müssen eine segante Gattin ernten. So schafft man sich selber seine Hausnemesisserl zur Privatmaterei. Schaut, dass mein Äußeres nicht mehr auf Hinterlassung verführerischer Eindrücke berechnet ist. Diese Frau hätte sonst... Aber ein bisschen imponieren müssen wir ja doch. In Haltung und Physiognomie es erraten lassen, dass hier einer auf den Trümmern einer brillanten Vergangenheit steht. Durch stolzes Zugeknöpftsein andeuten, dass man es verschmäht, mit Wäscheluxus zu kokettieren. So gewinnt auch das Herabgekommene einen brillanten Schimmer. Die Tür geht auf. Volants flattern. Ein weibliches Wesen. Gestärktes Rausch. Siehst, das ist die Frau vom Haus. Ah, die Zeitung. Wo sind denn die Theaterannoncen? 75. Vorstellung im Logenabonnement. Ich war auch einmal ein halber Logenabonnent. Ein Buckliger hat mir seine geraden Tage abgetreten. Wo sind jene Zeiten? Ah, ein großer Diebstahl. Das ist interessant. Kleinigkeiten werden immer gestohlen. Portemonnaies, Herzen, Silberlöffel, Couplets. Es tut dann völlig wohl, wenn einmal was Großartiges passiert. 200 Dukaten Belohnung? Oh. Für die Entdeckung des Täters, welche beim Bankier Reichenbach mittels gewaltsamen Einbruchs 20.000 Gulden gestohlen hat. 200 Dukaten Belohnung, das war ein Geschäft. Das Kriminale ist ihre Leidenschaft. Das spricht für eine weiche, romantische Seele. Ich habe die Ehre, meine Gnädigste, einen schönen guten Morgen. Gnädigste? Wer ist denn dieser Mensch? Entschuldigen, hochverehrte Anwesende, der Herr Gemahl hat mich soeben zu seinem ersten Leibhausknecht befördert. Diese Stimme? Das ist ja der Muffel? Himmel und Erden, sie ist's, die Pompadour. Muss der gerade in das Haus kommen? Ich geniere mich vor ihm in meiner untergeordneten Sphäre. Halt! Also so müssen wir uns wiederfinden. Du stehst so hochrot geschminkte und nur als mieselsüchtige Pompadour, so unendlich kasweiße Künstlerin. Ich, dem niedrigen Dunkel häuslicher Knechtschaft verfallen, du als stolze Gattin eines vor dir im Staube kriechenden Holzhandlers, o Weib, ich wollte, ich hätte dich nie geboren, gesehen. Der hält mich für die gnädige Frau? Das lasst sich benutzen. Mein Herr Hausknecht Muffel, Sie werden einsehen, dass in diesem Hause Ihres Bleibens nicht sein kann. Tja, aber wenn nun dieses gerade das ist, was ich nicht einsehe? Der Gemahl hat festen Vertrag mit mir geschlossen. Sie werden doch Verträge nicht als etwas hinstellen wollen, was man hält. Lesen Sie fleißiger Zeitung. Oh, schnöde, auch durch moderne Politik verbumfeite Seele. Bedenken Sie, es ist ja für Sie eine Lebensfrage. Der Großvater meines Gemahls und der Othello haben zueinander du gesagt. Plausch nicht, Pepe. Schonen Sie meinen Ruf. 3 Schritte Distanz! Wenn es aufkommt, dass ich Sie geliebt, dass ich Sie vielleicht noch liebe. Anton! Mhm. Anton! Fliehe dieses Haus! Machen Sie mir nicht die Kur! Das Stück wird nicht mehr gespielt und kommen Sie auch wieder aufs Repertoire, so wird's kein Zugstück mehr! Bedenken Sie die Schmach, wenn es herauskäme, ich und ein, naja, damals waren freilich andere Verhältnisse, aber ich und ein Hausknecht. Was? So spricht ein Weib, die selbst einen Mann hat, der früher nicht immer Holzhandler gewesen ist, die selbst einen ehemaligen... Dumme Verschnapperei genug, du hast mich nie geliebt. Von jetzt an sei es meine größte Wonne, dir lästig, recht unausstehlich, lästig zu sein. Sie gehen also nicht. Gut, Barbar. Du sollst dran denken. Jetzt verschwert sich ihn bei der Gnädigen. Die muss ihrem Gemahl befehlen, dass er durch den Hausmeister für seine sofortige Entfernung sorgen lässt. Ich glaube, sie hat mir gedroht, dass sie sich getraut hat. Törichte Wurmin, die ich mit etliche mehrsilbige Worte vernichten kann. Die früheren Verhältnisse deines Gatten. Dein früheres Verhältnis mit mir, das ist alles so despektierlich, dass ihr zittern müsst vor mir, wie die Espenläuber. Ah, es gibt Geheimnisse, die von guten Eltern sind. Oh, ich will euch ein furchtbarer Hausknecht sein. Das sieht ihm gleich. Den nächstbesten hergelaufenen Menschen ins Haus zu nehmen, ohne mich zu fragen. Es ist ein Heruntergekommener. Ein Glück, dass du den Mann in seinen früheren Verhältnissen gekannt hast. Na? Ich glaube, zwischen ihm und dem gnädigen Herrn hat es auch ein ganz eigenes Bewandtnis. Ah. Ja, dieser neue Hausknecht hat so etwas fallen lassen. Ah. Ja, als ob er Geheimnisse wüsste. Ah, von meinem Mann. Mir ist es so vorgekommen. Siehst du? Oh, meine Ahnung. Ich lasse es mir nicht nehmen. Mein Mann hat ein Verbrechen begangen. Das wäre schauderhaft, aber großartig. Na, denken Sie sich, wenn einmal die ganze Geschichte der Geschichte angehört und Sie gehen noch 10 Jahre ins Theater und sehen dann das auf die Tat Ihres gnädigen Herrn Mannes verfasste Stück. Das wäre allerdings ein ungeheurer Triumph. Na? Aber... Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Diese nachträgliche Glorifizierung entschädigt den erhabenen Verbrecher selbst nur dürftig für die Unannehmlichkeiten, die ihm die Justiz bereitet. Also zarter kann man eine gewisse tragische Verwicklung nicht bezeichnen, nein? Ja, aber ich bin in einer fieberhaften Spannung. Aber, still, ich höre kommen. Hab schon eine gekriegt, gleich wird's da sein. Gar nicht nötig, ich hab schon selbst dafür gesorgt. Hier steht die neue. Ja, meine ist auch nicht alt. Küss die Hand, euer Gnaden. Ah, die da? Aha. Mir scheint der kokettiert auf mich. Na, was stehst denn so verdutzt? Das ist nicht verdutzt. Ich studiere gerade, was ich jetzt mit der meinigen anfange. Oh, das ist ganz einfach, du schickst sie fort. Ja, das ist wahr. Ja, das ist einfach. Du, aber da fällt mir was zweifach sein, was auch nicht schlecht. Du, es wird doch dann und wann zu viel. Für eine probieren wir doch aus, welche besser kocht und die andere die behalten wir dann mehr fürs Zimmer. Oh, nein, das tut kein Gut. Oh, du Konträrweiberl, das... Also bitte, mir ist es am liebsten, ich bin die Einzige im Haus. Ich werde die gnädige Frau sehr gut bedienen. Und Sie sollen ja nicht immer widersprechen der gnädigen Frau. Hm. Ja, ich habe noch was sagen wollen. Was war's denn gleich? Ah ja, richtig. Ah ja, richtig. Ja, ein Hausknecht habe ich auch schon. Oh, ich weiß. Du wirst ihn so gleich wieder fortschicken. Ja, was nehm denn ich die Leute nur zum Fortschicken auf? Schau dann doch zuerst an. Gar nicht nötig. Ja, missfällt der gnädigen Frau. Ungeschaut da? Wenn man eine Frau aus einem guten Haus hat, nimmt man keine zugrunde gegangenen Subjekte ins Haus. Aber seine Zeugnis. Sagen freilich nichts davon. Dass er mal ein großes Materialgeschäft gehabt hat. Dann ein Weinreisender geworden ist. Oder hat werden wollen. Fatal. Die wissen es alle zwei. Ein Mensch, der überdies noch mit Geheimnissen droht, die er preisgeben könnte. Siehst du seine Verlegenheit? Alle 3 Minuten wechselt er die Farbe. Ah, die gnädige Frau muss sich schön aufregen über euer Gnaden. Jetzt fängt die auch noch an. Ah, meine Nerven. Komm, Peppi, führ mich auf mein Zimmer. Weibi. Du schickst ihn fort. Oder ich geh zur Tante. So eine Frau muss gar sanft behandelt werden. Das geht nicht, dass man so herumschreit mit ihr. Himmel. Kruzi. Türken! Wenn diese Frau nicht aus einem so übertrieben guten Haus wäre, dann möchte ich zeigen, was Nerven sind. Aber so, leider. Aber dieser niederträchtige Muffel hat sich offenbar Anspielungen erlaubt. Und er muss aus dem Haus, auf der Stelle. Da ist er. Was? Du bist schon wieder zu Haus? Ja, mein Geschäft war gleich in Ordnung. Aber Sie... Was ich dabei gemacht habe, willst du wissen? Mhm. Ich habe mir mein Zimmer angeschaut. Ihr Zimmer? Das heißt, wo der frühere Hausknecht gewohnt hat. Da werden wir uns ein anderes aussuchen müssen. In meinem Haus? Ah, da muss ich bedauern. Herr Muffel, ich sehe mich genötigt, Ihnen anzukündigen, dass meine Frau den Antrag auf ihre unmittelbare Entlassung gestellt hat. Ja? Und deine leere Kammer da oben in deinem Hirn hat diesen Antrag durchgehen lassen? Ich gehe aber nicht. Ich behaupte mich in meiner Stellung. Ja, Sapperment, meine Frau, wüsse mal nicht, da kann ich doch dagegen nichts machen. Deine Frau, die lackierte Professorstochter, wüsse nicht. Herr Muffel, wenn Sie sich noch einmal erlauben. Ah, jetzt soll der Schleier des Geheimnisses einen Riss um den anderen kriegen und bei jedem die furchtbare Wahrheit hervorschauen. Du bist zwar... ein enormer Schafskopf, aber teilweise ein guter Kerl und der mal in meinem Prinzipal, dem ich Hochachtung schulde. Johann, ich muss dich aufklären. Johann, zittere vor der Entdeckung. Ich zittern? Meiner Söhne, mir scheint... Ja, fang schon an. Also wisse, du bist betrogen. Deine Frau ist nicht, was du meinst. Warum? Sie ist erstens keine Professorstochter. Bist du lächerlich. Ich kenne deiner Josephine ihre früheren Verhältnisse. Sie kennen sie? Genau. Sie hat mir in einer vertrauten Stunde entdeckt, dass ihr Vater Kölner war. Kölner? Kellner. Und ihre Mutter Wäscherin. Wäscherin? Sie selbst war teils Dienstbote, teils Köchin. Ne? Schrecklich. Kommt noch schrecklicher. Ein Agent, zugleich Dramaturg und geheimer Talententdecker, hat Bühnenbefähigung bei ihr gefunden und sie als traurige erste Liebhaberin zum Theater gebracht. Herr Muffel, wenn ich alles glaub, das glaube ich nicht. Wenn ich da was sag, sie hat mich als solche geliebt. Hm? Traurig, aber wahr. Wir waren sogar verlobt. Sie mit Ihnen? Nein, gegenseitig. Aber sie hat es vorgezogen, mir die Treue zu brechen. Deine Frau. Und ist mit einem anderen fort. Ich weiß nicht, was ein Engländer oder Russ, weil es zwei waren. Und bei alledem hat sie mich geliebt. Ihnen? Ich glaube sogar... sie hat das noch immer in sich, diese verständliche Liebe zu mir. Noch? Sie, das müsste man verbieten. Ja, wenn man Gefühle verbieten könnte. Ah! Es gibt schlechte Leute. Besonders unter den Holzhandlersgattinnen, die früher beim Theater waren. Wenn du sie vor einer halben Stunde gehört hättest... dieses Bitten, diese Beschwörerei, dass ich mich retten soll vor deiner Eifersucht. Meine, wenn du sie gesehen hättest, wie sie meine Locken gestreichelt, wie sie den Arm um meinen Nacken gelegt. Du, das war ein Anblick. Und wie sie dann... Ich bringe euch um, alle zwei! Aushalten, Freund. Mein Benehmen war die reine Kopie des ägyptischen Josefs. Wie der seiner pharaonischen Verführerin gesagt hat, ich verwerfe dich, ein deutscher Jüngling. Die Elende. Aber eins ist mir unbegreifbar. Es ist doch ihre leibliche Tante hier. Als ob das eine Kunst wäre, ein Tanz haben. Einen guten für den Tag und das Gewand herleichen, zieht sich gleich eine an als Tante. Aber ihre Manier, ihre Bildung. Verstellung. Nein, das ist zu arg. Fälschung der Eltern. Herbeischaffung einer künstlichen Tante. Authentische Liebe zum Hausknecht. Schimpf nicht, weißt selber einer. Ich lass mich scheiden. Recht so, fort mit Schaden. Ah, da sind's schon beisammen. Sie werden vor Gericht als Zeuge erscheinen müssen. Na ob, aussagen, widerrufen, leugnen, schwören, alles. Du wirst da Freit haben, wie ich zu dir halt. Das sag du zu der gnädigen Frau und gnädigen Herrn? Wenn sie aber alles erfährt und mir vorwirft, was so fürchterlich auf mir lastet. Aha, jetzt kommt es an den Tag. Von mir wird sie es nie erfahren. Gegen meine Verschwiegenheit kann man das Grab eine Kaffeegesellschaft nennen. Und sonst weiß es ja kein Mensch, dass du zuerst in der Neugossen mir als Helfer, oder? Als Helfer? Dann als Helfershelfer? Und dass du dann erst als wirklich... Oh, Spitze, sein still, erinnern's mich nicht dran. Grässlich. Wie ein wirklicher Wurnis hat er als Meisterstück einen umgebracht. Und das weiß auch niemand als ich, dass du dann beim Bankier Reichenbach Kasse und Schreibstuhl... Um Himmels Willen, still, wenn's jemand... Herrgott, die haben die Reichenbachschen Gelder gestohlen. In Kompanie, eine ganze Bande. Was ist das? Ich nichts. Psst, die Wände haben Ohren. Schieb's nicht auf die Wände, du hast Ohren, die alles zehnmal so stark hören. Es ist schon bei manchen Menschen, dass sich gerade auf dieses Organ die ganze Entwicklung schlagt. Jetzt rufst du sie her, ich geh dabei hinaus. Du hältst dir die früheren Verhältnisse vor. Wie sie leugnet, läutest du. Ich erscheine als Posaunenengel. Und wir halten in verjüngtem Maßstab ein jüngstes Gericht, das sich vom Wirklichen nur durch Ausschließung der Öffentlichkeit unterscheiden soll. Ja! Was? Ja! Ach so. Ja. Entlarven will ich sie. Ein junger Nero will ich sein. Dieser falschen Fälscherin gegenüber. Unglaublich, das kann nicht sein, sag ich dir. Aber gnädigste, ich hab's doch selber gehört. Aha. Da ist sie. Der Zorn wächst und ersetzt die Einbuße an Courage. Peppi? Ja? Ich habe mit meiner Frau zu reden. Geh sie hinaus. Ja, Peppi? Ja? Du bleibst. Ja. Na, wird's bald? Oh, Himmel, gnädiger Herr. Was sollte das heißen? Das wirst du erfahren, europäische Krokodilie. Also ich geh zum Muffel. Wenn ich dem schmeichle und schön, du erklärst mir alles. Mann, du wirst mir eine Frage beantworten. Weib, du wirst mir Rede stehen. Eins nach dem anderen. Insofern Mann und Weib ein Leib sind, können auch beide zugleich vor reden. Allem kennst du den Bankier Reichenbach? Reichenbach? Ach, du lieber Himmel. Jetzt bin ich Matsch. Unglücksmensch, weißt du's wirklich? Sprich. Ja, ich bin's gewesen. Ich hab Ängsten genug ausgestanden. Es ist also wahr, oh, ich unglückliches Weib. Ja, aber schau, ich mein, was ist denn im Grunde gar so Fürchterliches dran? Was gar so Fürchterliches dran ist? Hm. Und früher auch schon einmal. In der Neugasse. Ja, doch. Aber du? Hast du mich vielleicht weniger betrogen? Was? Was, was? Ich? Was, was? Man kennt dich. Durch und durch. Kellnerabkömmling. Wäscherinnensprosse. Nervöse Kuchelgrazie. Ambulante Komödiantin. Himmel, er ist verrückt geworden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Entlarvung im großartigsten Maßstab wäre vollzogen. Der Muffel hat recht. Es gibt schlechte Leid. Mir disputieren's auf dieser Welt keine Professorstochter mehr auf. Herr Johann, alles, was recht ist. Aber wie deine Frau mir zusetzt... So niedergeschmettert sind noch wenige worden. Es ist unangenehm, wenn einem eine so verfolgt mit den Zärtlichkeiten. Aber Geheimnisse will's allweil von mir wissen, von denen ich selber nichts weiß. Es gibt kein Geheimnis mehr. Ich habe ungeniert alles gestanden. Was? Meine früheren Verhältnisse, dass ich Hausknecht gewesen bin. Sonst nichts? Na, was denn sonst noch? Der Hausknecht wäre das Geringste. Sie hat dich im Verdacht. Nein, man kann es gar nicht sagen. Es ist zu dumm und die Leute sind zu schlecht. Ja, raus damit! Sie glaubt, man kann es gar nicht sagen ohne Umschreibungen. Sie glaubt, dass wir beide beim Bankier Reichenbach auf Teilung Mammon-Possess-Unegalitäts-Aplanierungsexperimente gemacht haben. Ja. Die hält mich für einen Spitzbuben. Zweiter Scheidungsgrund! Ich habe ihr deine Biografie als Skizze erzählt, deine frühere Gemeinheit, dein späteres Normglück. Und sie? Ja, was sie? Ich muss das sagen, sie ist immer zärtlicher geworden. Ich hab schon geglaubt, ich kann mich nicht mehr da retten. Jetzt werde ich Tiger. Grimmiger, gescheckerter Tiger. Tiger. Jetzt wird er ein Tiger. Da gibt's doch Viecher, die ihm viel näher liegen. Wozu in die Ferne schweifen? Heraus da, elende Heuchlerin, heraus da! Schauen dir an diesen Mann und erblasse. Was soll es denn schon wieder? Was will der mit der Gestarzten? Muffel, reden Sie. Weit gestehe. Hast du diesen Mann hier verfolgt mit deiner Liebe? Muffel, freut mich. Er ist übergeschnappt. Ich frage. Was fragst du? Ich frage du, noch du einmal. Ist dich. Dö da, die ist nicht dö. Geständnisweib, kennst du diesen Menschen? Aber Johann, fantasier dir nicht das Restl Verstand aus dem Kopf. Das ist nicht deine Frau. Was? Diese Dame ist mir im größten Maße unbekannt. Auch ich habe dieses Individuum nie gesehen. Individuum? Keine Schimpfworte. Ich war Herr dieses Individuums. Also hat er mich foppen wollen. Hinaus, elender Wicht! Aber Johann, sei gescheit! Sag er nicht du zu mir! Lass mich los! Sonst wird die Erinnerung wach, dass du mein Hausknecht warst. Und wenn diese Bilder lebendig werden, dann... Das ist ja eine heillose Konfusion. Ja, Himmel, was ist denn das für ein Geschrei? Ja, das ist die Pompadour. Das ist die Aufdringliche. Das ist die Könerstochter. Das ist deine Frau. Die Peppi? Unsere neue Köchin? Köchin? Also, ich werde jetzt alles aufklären. Ich habe mich beim Herrn Muffel für die gnädige Frau ausgegeben, damit er nicht merkt, wie ich herabgestiegen bin aus der Sphäre, in der er mich hat kennen und lieben gelernt. Ich habe ihr lieben gelernt? Gattin. Engel, kannst du mir verzeihen? Zurück! Denk an die Kassa bei Reichenbach. Ja, die hat ja alle Tag aufkehren müssen, so wie die Schreibstube. Was? Naja, das Verhältnis ihres Herrn Gemahls zum Bankier Reichenbach war ein rein dienstliches. So wie sein früheres bei mir in der Neugasse. Ja, es ist wahr. Ich war... Oh, das hab ich längst gewusst, was du früher warst. Aber nie drüber gesprochen. Aus Delikatesse. Ach, du delikater Engel, du. Jetzt hat er sich umsonst hinuntergemartert. Na, was es für Leid gibt unter das Leid. Und lasseten Sie jugendlichen Leichtsinn nicht als Entschuldigung gelten? Ob ich einverstanden bin, auch du grundgescheiter Engel, du. Na, so bist du sicher, dass nichts unter die Leute kommt. Ihr beide werdet begreifen, dass ihr früherer Verhältnisse wegen nicht im Hause bleiben könnt. Das begreife ich nicht. In einem etwas ferngelegenen Städtchen werden Sie ein Handelsgeschäft beginnen. Die Herbeischaffung des hierzu nötigen Kapitals wird meine und meines Mannes Sache sein. Na, jetzt begreife ich. Ich bin wieder mein eigener Herr und das da wird meine eigene Frau, wenn sie einen Einäugigen nehmen will. Einäugig? Offenbar. Weil das andere Auge muss ich zudrücken über die früheren Verhältnisse.